Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Ihnen, oder habe das ganz große Vergnügen, Ihnen vorzustellen, Erika Petrocelli. Sie hat zwar eine Tante in Italien, aber sie ist Amerikanerin. Und wenn Sie sie sprechen hören, sie spricht gut Deutsch, Hochdeutsch. Und Sie werden glauben, kaum glauben, dass sie das in Zürich gelernt hat. Sie hat also in Zürich Gesang studiert und vor allem auch Deutsch und hat dort auch einige sehr, sehr schöne Rollen am Opernhaus Zürich als Gast gesungen, und zwar Musetta in La Bohème, die erste Dame in die Zauberflöte, und sie sagt, sie liebt auch besonders Lieder, das heißt, die singt sie auch sehr gern. Und jetzt tritt sie auf in der Sarasota-Aufführung von Don Giovanni. Und auch wenn das Mozart ist und auch wenn Mozart Deutsch sprach und sie das natürlich auch auf Deutsch singen könnte und es oft auch in Englisch gesungen wird, Don Giovanni gibt es jetzt hier auf Italienisch, denn das ist ja die Originalsprache von Don Giovanni. Und sie sagt, sie hat auch die Titelrolle von Arabella schon einstudiert, hat sie noch nicht gesungen, und wir haben uns natürlich über eine sehr berühmte Arabella unterhalten, nämlich über René Fleming, die natürlich eine ihrer Idole ist. Und wir freuen uns natürlich, im Jahr 2023 steht sogar René Fleming wieder auf der Bühne, was ja einige Jahre jetzt nicht war. Und Erika Petrocelli hat einen Mann, der Dirigent ist, das ist natürlich auch fantastisch. Beide haben zusammen in Zürich gelebt, während der Corona-Zeit, wo man nicht so viel reiste oder reisen konnte. Und sie hat sehr inzwischen auch eine kleine Tochter, aber sie ist natürlich noch nicht so weit, dass das Töchterchen sie auf der Bühne erlebt, noch nicht. Jetzt wollen wir uns mit ihr unterhalten, und sie hat Musetta in La Bohème gesungen, wie gesagt, und in Zauberflöte war sie, und jetzt kommt also ihre Rolle als Donna Anna in Don Giovanni. Und dazu habe ich jetzt hier das Interview für Sie. Ihre Biografie werden wir in unserem Blog posten, und Sie können sie auf der Bühne erleben, und zwar im Frühjahr 2023 vom 25. Februar bis zum 25. März. Also einen Monat lang sind das hier 8 Aufführungen, und wir hoffen, dass Sie bei einer mit dabei sind. Und wenn nicht, dann werden Sie sie wahrscheinlich irgendwo auf der Welt wieder erleben, und ich hoffe, dass Sie sie auch mal mit Ihrem schönen, klaren Deutsch hören können. Am Mikrofon Susanne Nielsen, und jetzt kommt unser Gespräch mit Erika Petrocelli von der Sarasota Opernaufführung La Bohème, Entschuldigung, Don Giovanni, im Jahre 2023. Willkommen zum Kulturspiegel. Ich bin Susanne Nielsen, und Sie sind Erika Petrocelli. Now, Petrocelli ist ein italienischer Name. Ja. Sind Sie Italienerin? Nein, Amerikanerin? Ja, Amerikanerin, aber ich habe Familie in Italien noch. Eine Tante, aber ja, in Florenz. Schön. 30 Minuten von Florenz. Ja, aber ich bin Amerikanerin. Aha. Ja, sehr schön. Und singen jetzt Mozart auf Italienisch. Auf Italienisch. Danke Gott, auf Italienisch. Also da passt Petrocelli besser als ihr gutes Deutsch. Ja. Auf Englisch, ja. In Amerika gibt es ein paar, zum Beispiel in St. Louis singen alle auf Englisch, und das finde ich, Italienisch ist viel besser. Ja, es ist auch, Mozart hat das auch so gedacht. Ja, wenn man eine Oper schreibt, dann überlegt man. Und das war ja die Sprache der Oper, Italienisch. Ja, natürlich. Die Sprache der Diplomaten war Französisch, Und jetzt ist es Englisch weltweit. Und ja. Trotzdem, wir freuen uns, wenn eine Oper in Original gesungen wird. Ja. Und Sie sind, wohnen Sie in L.A. oder? Ja, wir wohnen noch in L.A., aber wir sind überall in den USA. Mhm. Und Louis zum Beispiel geht nächstes Jahr im... Ach, Ihr Mann. Mein Mann. Ja. Sorry, mein Mann. Louis. Er geht in Hamburg eine Oper zu dirigieren. Ja, Ihr Mann ist Dirigent, ja? Ja. Maestro, sehr schön. Ja. Ja, singen Sie für Ihren Mann? Ja, ja, manchmal, aber leider haben wir noch nicht zusammen gearbeitet. Gearbeitet? Ah, ja. Wie interessant. Aber Sie waren zusammen beide in Zürich? Ja, wegen Corona waren wir, er hat fast alles abgesagt, war, kann ich sagen. Und deswegen hatte er mit mir... war er bei Ihnen? War er mit Ihnen zusammen? Ja, sehr schön. Also es ist noch keine 5 Kinder, die Sie aufziehen müssen. Sie sind noch jung. Ja, aber wir haben ein Kind. Ein Kind? Ja, ein Corona-Baby? Nein. Nein. Sie ist 5 Monate alt. Aha, ein Post-Corona-Baby. Wenn man in Zürich ist und so lange... Ja, genau. Und es gibt viele Kinder auch in Zürich, die sind so süße Kinder. Ja, natürlich. Ja. Und das war eine Zeit, wo man zu Hause ist. Und Papa ist Babysitter. Papa kann zu Hause sein. Also das wäre möglich gewesen. Gut. Ja. Also, aber Sie haben sicher Ihre schöne Stimme trainiert. Und auch war während 2020 und 2021, waren Sie in Zürich zu der Zeit? Ja? Sie waren in diesen Jahren? 2020 bis 2022. Aber wir haben viel Zeit auch in den USA verbracht. Wir waren hier auch, genau. Ja. Und in Zürich haben Sie aber, Sie haben Hochdeutsch gelernt, also Sie haben nicht Zürichdeutsch gelernt, das ist schon mal gut. Das war eine große Überraschung für mich, wenn ich... als Sie da ankamen, und es gibt kein Schweizerdeutsch, es gibt Zürichdeutsch, Berndeutsch, also all diese, jede Stadt, Baseldeutsch. Baseldeutsch ist einfacher für Deutsche, weil es an der Grenze ist. Es ist nahe von Deutschland und es ist nicht so schwierig. Ja. In Bern gibt es einen Ausdruck, der heißt geschwungene Niedle. Was ist das? Keine Ahnung. Wissen Sie, was das ist? Das ist Schlagsahne. Wer hätte das gedacht? Oh, nochmal, wie war? Geschwungen, schwingen, ja? Ja. Swing, ja? Niedle und Niedle, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also aber das ist interessant, weil das sind Termini, die sind auch in keiner Oper, glaube ich. Ja. Muss man auch nicht lernen. Nein. Aber in Zürich habe ich eine Kinderoper gesungen. Ja. Auf Deutsch und es hatte Dialog auf Deutsch. Ja. Und das, wie kann ich sagen, wir hatten einen Schweizer Schauspieler und er war aus der Schweiz. Und er hat alles auf Schweizerdeutsch gesprochen und wir auch Hochdeutsch gesprochen haben. Mhm. Und es war so schwierig zu verstehen. Ja, das glaube ich, das ist schwierig. Und ich meine, man lernt, glaube ich, als Schauspieler auch Hochdeutsch seine eigenen Sprache, den Tonfall ist ein bisschen anders und so. Also das ist interessant. Aber singen. Ich glaube, singen ist sicher einfacher, nicht auf Zürichdeutsch. Ja. Hochdeutsch ist viel besser. Ich denke mir ein Brahms-Lied auf Schweizerdeutsch. Ja, gut, ein Volkslied ist etwas anderes, aber ist auch dafür geschrieben. Ja, gut, also diese schönen Sachen. Singen Sie auch Lieder, deutsche? Ja. Ich liebe deutsche Lieder, ich liebe deutsche Oper. Ich muss sagen, wir finalmente, muss ich sagen. Ja, letztendlich. Arbeite ich mit meinem Mann. Nächstes Jahr, wir spielen vier letzte Lieder von Strauss. Und ja, ich liebe Strauss, ich liebe Nice to meet you. I have to go to rehearsal. All right, also das war jetzt der Dirigent, der Mann, der jetzt hier dazwischen was gesagt hat. Und ja, natürlich, also Strauß-Lieder ist natürlich etwas ganz anderes. Schön, schön. Und da muss ich immer an René Fleming denken. Strauß, ja. Ist ein großer... Erste, ja, Nummer eins. Ja, natürlich, eine Diva, ja. Ja. Da kann man ja, man könnte da hinkommen, man könnte es wünschen. Ja, schön. Ja. Und wie kamen Sie, wann haben Sie Deutsch gelernt? In Zürich oder vor Zürich? Nee, eigentlich als ich jung war, habe ich eine Freundin, die Deutsche war, sie doch. Okay. Ich habe ein bisschen von ihr gelernt, aber dann habe ich in Zürich studiert mit einem deutschen Gesangslehrer oder? Gesang, ja, nee. Ja, oder einfach Sprachlehrer. Ein Sprachlehrer, ja. Er hat Ihnen ausgezeichnete Diktion gelernt. Oh. Also, nein, wirklich. Also er hat sie sehr gut vorbereitet. Das ist ein wunderbarer Akzent. Ja. Danke. Ja, sehr schön reines Deutsch. Und das freut mich, dass Sie das in Zürich bekommen haben. Ja. Das freut uns alle, denn man kann sich dann sehr schön auf Deutsch unterhalten. Und jetzt müssen wir ein bisschen über Ihre Karriere sprechen. Ja. Denn Sie haben ja sicher angefangen zu singen. Da waren Sie vielleicht noch ein Kind, eine junge Frau? Ich habe Klavier gespielt. Ich habe vielleicht mit 4 Jahren begonnen mit Unterricht. Also Mama und Papa haben gesagt, hier. Mama hat ein bisschen Klavier gespielt, aber ich bin nicht professionell. Die einzige. An ihrem Gestik habe ich gesehen, dass das nicht so professionell war wie jetzt jemand, der in die Tasten haut. Ja. Das kann man ja, also da wir natürlich uns auf Zoom unterhalten, kann ich Sie sehen und wir können darüber sprechen. Aber wir beide brauchten nicht ins Auto zu steigen, was sehr schön ist. Aber wie gesagt, ich kann also die Gestik sehen und die muss man natürlich übersetzen für diejenigen, die uns nicht sehen. Also Vater und Mutter waren keine Musiker, nein. Also professionell. Ja. Das war eine Überraschung für Sie. Wenn ich die Oper gefunden habe. Ja, wie haben Sie denn Oper gefunden? Wo? Gute Frage. Kann ich auf Englisch sagen? Das ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, das können Sie auch auf Deutsch sagen, denn also schauen Sie mal, wenn man schon drin ist in der Sprache, dann ist es besser, man bleibt drin. Natürlich. Ja, Sie bleiben der Rolle. Ja, okay. Als ich in High School war, ich liebte, wie heißt das? Painting. Malerei. Malerei, genau, Malerei. Und ich war in einer Klasse für Malerei und wir haben Pavarotti gehört. Meine Lehrerin hat Oper gespielt. Genau, Oper gespielt. Ja, und ich das ist aber schön. Natürlich Nessun Dorma gehört. Und ich kannte das schon, aber ich habe einen Moment mit meinem Sie haben sich verliebt. Sie haben sich verliebt in die Oper. Ja, ja, das ist wirklich wahr. Und das ist ein tolles Lied, um jemanden auch in diese Stimmung zu versetzen. Ja. Aber Sie sind nicht allein. Ich habe auch eine Lehrerin gehabt im Malen, die auch klassische Musik gespielt hat. Ja, und das ist wichtig für uns, die Musik zu hören. Ja, wunderbar. Und ich hatte einen Moment, ich habe Gesangsstunden ganz, ganz neu begonnen in diesem Moment auch. Und ich dachte mir, ach nein, ich muss Musik singen, ich muss singen, das ist meine Liebe. Und ich habe auch eine Aufführung gesehen? Eine Aufführung von meinem ersten Konzert gesungen habe. Ach. Und ich habe Sie selber, ja, haben Sie ja, ja, gesungen. Ja, ja, also ich in diesem Moment, das ist meine Wahl für mein Leben. Ja, und das ist natürlich auch schön, wenn man Impetus hat. Man hat jemanden, der einem die Idee gibt und dann aber auch die Möglichkeit hat. Ja, Sie sind jetzt nicht in Irland auf einer Insel, wo Sie jetzt nur in der Bar singen dürfen. Ja, verstehen Sie, das ist etwas, was wir vergessen, dass wir auch die Möglichkeit brauchen, nicht nur die Liebe dazu, sondern auch, dass jemand einem die Chance gibt. Ja, ja. Und das meine Familie, ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Familie sehr, sehr unterstützen. Ja, genau. Und ich bin total. Und auch begeistert. Ich nehme an, jetzt sind Sie also auch in der ersten Reihe und sagen, jetzt, das ist unsere Tochter, guck mal. Ja, sie sind super. Blickt Ihre Familie her? Kam die? Ja, sie sind Babysitters für unsere Tochter. Und, ja, sie sind sehr glücklich dafür. Ja, aber ich nehme an, Sie dürfen auch mal hören, wie Mama singt. Ja, wenn das Kind ist noch ein bisschen, ich war jetzt in einer Oper und vor mir saß eine Frau mit einem kleinen Kind, aber das Kind war vielleicht 3, 4, klein. Und ganz still. Und ich habe gedacht, wow, also es war nur ein Kind, es war nicht so, es war eine Abendvorstellung. Dachte ich, naja, das gehört vielleicht irgendwo dazu, wissen Sie, das ist vielleicht das Kind von. Und als ich rauskam, war die Mutter da mit dem Kind und habe ich gesagt, naja, und sie hat gewartet. Also ich habe gedacht, aha, irgendwer ist auf der Bühne gewesen. Und dann habe ich gesagt, ihr Kind war ja sowas von lieb. Und dann hat sie gesagt, es hilft, dass Papa der Bariton war. das war wirklich schön. Und das Kind war ganz dabei. Das ist, also wenn man ein Kind hat und das nimmt man, nehmen Sie es mit zur Probe, dann geht das schneller. weil Kinder sind von einem so großen Event beeindruckt. Wir vergessen das. Ja. Aber das ist für ein Kind eine ganz andere Welt. Ja. Also wenn man ein Kind mit ins Museum nimmt, kein Problem. Das ist wie in eine Kirche gehen. Oh. Ja, nicht lange. Sie spüren das. Da, und vor allem, wenn man Respekt selber hat vor einem Metier, vor Kunst, vor Singen, dann kriegen das Kinder auch mit. Das ist, ich kenne keine Kinder, die in einem Museum oder in der Oper, gut, sie möchten nicht lange da bleiben, dann geht Mama mal auf den Korridor mit Kind oder Papa. Aber Kinder können an Oper herangeführt werden und das geht ganz früh. Es ist nur, dass nicht viele Leute das machen. Das ist eben schade. Ich wünschte, mehr würden dem Kind das beibringen. Ja? Ich bin ein Nussknackerkind, jedes Kind fängt an und geht in den Nussknacker. Und Don Giovanni ist natürlich nicht die erste Oper für ein Kind. Vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht Tosca. Mir hat mal einer erzählt, sein Neffe, die Zauberflöte ist ein bisschen lang. Ja, es gibt ein paar Sachen nicht für Kinder auch. Vielleicht ein bisschen Rossini, ein bisschen was. Aber wir reden jetzt also von Don Giovanni. Warum? Weil Sie natürlich jetzt hier sind und nicht in einer Kinderoper, sondern in einer für Erwachsene. Das ist eine R-Rated. R-Rated, yes. Also wenn man wirklich, also ich habe auch schon Aufführungen gesehen, wo die Damen alle auf dem Tisch lagen. In sehr schöner Wäsche. Und Don Giovanni ist von einer zur nächsten gegangen. Da dachte ich, Oh, das ist interessant. Das war jetzt in Wiesbaden. Ja. Da ist Theater, Regisseur, Oper, Regie, Oper. Ja, also. Ja, das habe ich auch gemacht. Ja. Ja. Man in weiß Sarasota nicht. Nein, also ja. Amerikanische Oper, das sagen immer wieder alle, die sehen wollen und sie auch spielen und singen, ist Traditionsoper. Also ist unter, ich glaube auch einfach Privatoper muss das sein, weil die Leute das erwarten. Also ja, und ja. Und sie bezahlen in einer. Ja, sie sponsern und sie erwarten schöne Kostüme, schöner Abend und schöne Stimmen. Gute Stimmen. Und vor allem auch, es sind andere Kulturen, wo wir sind. Es ist eine sehr konservative Kultur in den USA. Das glaubt man nicht, wenn man Bilder aus den 70er Jahren sieht. Ja. Kate Ashbury und man vergisst, dass Amerika jetzt doch also wesentlich konservativer geworden ist über die letzten, ins Jahr 2000 rein, glaube ich schon. Ja. So, und jetzt kommen sie Sie kommen nicht direkt von Zürich, Sie kommen jetzt in Sarasota an und... Wir wohnen jetzt in Los Angeles und wir kommen direkt von dort. Ja. Und jetzt sind Sie Wochen hier und studieren diese Rolle? Ja, ich bin schon 3 Wochen hier. Ja. Wir haben eine Woche noch vor unserer ersten Vorstellung. Mhm. Also wir sind jetzt noch vor der Premiere. Ja. Also ja. Sie sind schon auf der Bühne. Sind die Kleider schon im Blick? Wissen Sie schon, was Sie Ich weiß schon, aber ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schönes Kleid und sehr heavy. Schwer, ja. Naja, es ist Barock, beziehungsweise es ist noch vor Barock. Es ist eigentlich, die Oper spielt im 17. Jahrhundert und Mozart war ja eigentlich 100 Jahre später, ja? Ja. Man vergisst das, ja. Aber ja, alles sehr, sehr schön, alles sehr traditionell. Traditionell. Und aber das finde ich sehr schön, noch unser wie heißt das? Regietheater hatten wir gesagt. Und jetzt geben Sie mir mal ein Beispiel, was Sie schon anziehen mussten, was in diesem Regietheater an Experimenten gemacht wird. Ja, zum Beispiel habe ich Zerline gesungen in Zürich. Und Zerline und Masetto waren, ich weiß nicht, Amish oder Bauern irgendwie. Ja, sehr, ja. sehr komische Bauern. So ländlich. Und ich hatte ein Kleid, aber es war quasi Amish, aber sehr kurz mit Schuhe, die sehr, sehr hoch waren. Und Haare wie Butterflies war so lang. Wie Schmetterlinge. Wie Madame Butterfly. Wie Madame Butterfly. Sehr lang. Und wir hatten einen Jeep. Das war welche Oper? Das war Don Giovanni. Das war Don Giovanni. Okay. Crazy. Sehr interessant. Also, aber Sie haben es dann schon gesungen. Und wenn man sich dann bewirbt, wenn man dann dem Maestro in Sarasota jetzt zeigt, schau mal. Ja, das ist, was wir wollen. Das ist eigentlich, was wir... Nein, nicht, was wir wollen, aber was wir gemacht haben. Ja. Was sagt der dazu? Sagt er. Interessant, okay. Also diese Rolle aber ganz anders. Und wenn Sie so eine neue Kleidung anhaben, so etwas, behindert das? Macht es Sie beweglicher oder ist es schwierig? Das Kleid von Donna Anne, meine Sie. Ja, jetzt, das Kleid sollte okay sein. Alles gut. Aber wenn Sie jetzt Plateauschuhe anhaben, fallen Sie dann nicht von der Bühne? Ja, das kann, das ist ein definitely a fear. Kann ich sagen. Aber es ist nicht passiert, Gott sei Dank. Nein. Und keine ja, ich finde alles so, dass ist nur eine große Distraction von allem. Ja, schade, es lenkt ab. Sie haben eine Ablenkung, ja. Absolut. Meinen Sie jetzt? Also ich meine, das ist der Regisseur muss sich was meine anderes Meinung gesagt. Nach, genau, meine Meinung nach, das finde ich, das ist nur ein total, ich eine schade. Aber das ist... Ja, aber jeder macht es anders und es war ja nicht ewig, es war ja nur eine Aufführung, also eine Saison. Ja. Ja, okay. Und jetzt also wieder zur Tradition. Und worauf konzentriert man sich? Was ist wichtig? Was ist wichtig in unserer Produktion, kann ich sagen? Ja. Was ist wichtig? Die Musik ist Nummer eins natürlich für uns. Das Drama zwischen die Leute ohne all this extra fluff, ohne die ehrliche Beziehungen, kann ich sagen, zwischen Giovanni und diese Frauen und was passiert eigentlich zwischen sie und zwischen ihren, Ich finde das sehr refreshing, dass wir eine sehr, sehr traditionelle Produktion haben. Ja. Und gibt es dann Hinweise? Was sagt der Maestro? Was sagt die Regie? Was sagt man Ihnen? Was sind die Anweisungen? Die sind doch bestimmt anders wie woanders, oder? Ja. Ist es speziell für diese Oper? Für mich, für Donna Anna zum Beispiel ist sie ist immer so geirrt und sehr, sehr harsh, sehr, sehr hart. Hart kann ich sagen. Ja, sie ist immer so traurig und laut und sie weint immer, immer, immer. Und wir wollen wissen, wir wollen eine andere Seite von ihr sehen. Sehen, genau. Und auch hören, ja. Okay. Ja. Sie liebt Don Ottavio zum Beispiel. Sie wirklich liebt ihn und wir wollen das sehen. Wir wollen, dass sie nur so hart ist und so gemein und so, ja, Vendetta. Natürlich wollen sie Vendetta immer. Naja, ich meine nicht nur das, aber wenn sie in der Rolle wären, dann würden sie das auch wollen vielleicht. Ja, ich meine, das kann man verstehen. Diese Figuren sind überzeichnet, sie sind extra streng und extra hart, aber es ist schon wichtig, denn diese Emotionen wollen wir im Publikum ja auch sehen. Wir wollen sehen, was da passiert. Ja, es ist ein engagiertes Zuschauer sein. Ja. Mm-hmm. Und meiner Meinung nach ist die Beziehung mit Don Giovanni auch kompliziert, weil ich glaube, dass sie wirklich Don Ottavio liebt und am Anfang natürlich gibt es diesen Moment, wo Giovanni kommt und sie will sie Don Giovanni oder ist sie interessiert oder nicht interessiert? Und meiner Meinung nach ist das, sie muss Ottavio lieben und Giovanni ist nur für sie etwas anders, noch nicht kennt, auch nicht kennenlernen wird, wenn sie jetzt heiratet, dann ist dann hat sie ja die Chance vorbei, es ist vorbei. Ja. Sie singt immer über ihre Costanza, meine Costanza. Und ich glaube das von ihr. Aber sie denkt vielleicht für einen Moment, zwei Momente, ich will das. Ach nein, ich habe Ottavio, ich muss das nicht machen. Und dann von diesem Moment an ist sie nur mit Ottavio und ja. Aber es ist auch ein Standesunterschied, ja. Es ist ein Unterschied in der Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist, er ist oben, der andere ist weiter unten, ja. Ja. Und ihre Chance, etwas anderes zu haben, ist auch eine Chance, ein Leben in einem zu sehen, vielleicht, das sie niemals haben eigentlich würde. Von der Geburt an, von dem, was sie soll, ist diese Ehe das, was sie eigentlich, dafür ist sie geboren. Ja, ja. Das, ja. Ja. Spricht man über diese Sachen, dass es einen Standesunterschied gibt zwischen ihr und Don Giovanni? Ja, ich denke, dass mit den Kostümen kann man sehen, dass Elvira zum Beispiel ist tiefer als Donna Anna und Ottavio sind die höchste Platz und dann kommt Elvira und Celina Masetto und man kann das sehen, the way we interact together zum Beispiel und Aber es ist nicht mehr, wissen Sie, in dieser Welt, in dieser Zeit. Oh, in dieser Zeit, ja. In dieser Zeit macht man das nicht mehr. Es geht es um Geld. Geht es um Geld und sicher auch das hat mit Kleidung zu tun und mit Ambiente. Aber von der Gesellschaft damals, das war, es war zum Beispiel so, dass der Meister oder der Höchste sich, egal welche Frau, nehmen konnte. Das durfte er. Das war okay. Ja. In der Gesellschaft ist es aber nicht mehr. Nein. Aber ja, mit Nozze di Figaro zum Beispiel, das war sein Recht, das zu haben. Ja. Susanne und wir verstehen das vielleicht nicht so gut heute. Sagt Ihnen das ein Regisseur? Oder als Amerikanerin wachsen Sie nicht mit dieser Idee auf? Ja. Wir haben das nicht so viel gesprochen, aber ich glaube, das ist sehr normal für Serien, das zu haben und deswegen. Also ein bisschen Geschichte auch zu lernen und. Ja, Geschichte zu lernen, die Rolle von the past long ago zu lernen und. Ja. Aber auch zu wissen, was ist das Umfeld, was ist das kulturelle Umfeld? Ja. Ist Europa anders wie Amerika? Wenn ich in Amerika lerne, dann ist das eine andere, ich weiß nicht, ob der Fokus hier in Amerika an einer Gesangsausbildung anders ist oder ist in Europa, wenn Sie da studieren, meinen Sie, bekommen Sie mehr Hintergrundwissen? Oh ja, wir machen das. Ja, natürlich. In Amerika oder auch? Ja, in Amerika auch. Wir haben das alle studiert im Uni und. Also das Kulturelle ist wichtig, auch im Gesangslernen. Ja. Denn das weiß man nicht. Das weiß ich nicht als jemand, der nicht studiert hat. Also das nicht studiert hat. Ja, der Hintergrund und die Rolle und das Umfeld, diese Gesellschaft, diese Schichten, weil ja die Oper ja aus dem 19., 18. Jahrhundert kommt und das sind ja nicht heutige Geschichten. Es gibt auch moderne Opern, natürlich, ja. Und die spielen eben mit den heutigen Gegebenheiten, ja. Aber was ist für Sie das Schönste? Lieben Sie alte Oper, junge Oper, was? Ich liebe alte Oper. Das ist meine erste Liebe. Aber es gibt ein paar moderne Oper, die ich liebe. Ein Beispiel. Man mal denken, aber. Es hat gerade eine 17-jährige Frau, Deutscher heißt sie, ich glaube, in Österreich, 17 Jahre ist sie, hat sie eine neue Oper geschrieben. Wow, und die wird in Salzburg aufgeführt. Ja, also wenn man das überlegt, 17 Jahre, ja. Wir sind jetzt im Jahr. Aber neue Oper ganz wichtig, ganz, wir brauchen die auch. Ja, sehr nicht schön. Nicht nur alte Oper, ja. Ja, vielleicht können Sie sie mal singen, das war auch ein Sopran. also da, vielleicht ist das etwas, ja. Man muss darauf achten, was kommt da jetzt und das ist halt, wir sind im Jahr 2023 und sie singen an der Sarasota Oper in der Oper Don Giovanni und Es ist hochinteressant, wenn man diese Erfahrung hat in Zürich und auch mit dem Deutschen für Sie. Was nehmen Sie mit von Zürich? Was kommt mit Ihnen mit durch die Welt? Ach, viele, viele. Es war sehr gut, es ein Niveau zu sehen von diesen Sängerinnen in Zürich. Natürlich sind die Sängerinnen hier auch sehr, sehr, sehr gut. Und das Differenz zwischen USA und Europa ist, dass alles sehr, sehr schnell geht. Wir da machen sie alles sehr schnell, wenn eine Vorstellung, Wiederaufnahme ist. Ja. Also ja, und wenn sie da reinkommen als Neue, das ist natürlich schwieriger, wenn dann alles schon klar ist. Ja, das ist klar. Und dann ist sicher länger. Aber ja, für Giovanni hatten wir 3 Wochen und das war relativ lang für eine Wiederaufnahme zu haben. Man hat nur manchmal eineinhalb Wochen, ist so. Aber das ist eine Experience, so schnell zu lernen. So. Und man hat keine Zeit anzudenken, was passiert ist. Man geht und singt und dann, es war fertig und ein Whirlwind-Experience. Ja, ja. Aber das ist wichtig zu lernen. Und das Publikum das Publikum in der Schweiz versteht das irgendwie, ich weiß nicht. In den USA, Oper ist in Blut, kann ich sagen. Ah ja, es blüht gerade auf. Europa. Es kommt, in Europa ist es da und ist eine alte Tradition. Ja, ja. In den USA, das, irgendwie ist das nicht so. Und das Publikum hier ist auch sehr, sehr schön, sehr, sehr gut, aber die verstehen es nicht so komplett Also es ist nicht in ihrem Blut, meinen Sie? Man hat es nicht mit der Muttermilch aufgesungen, genau. Aufgesogen, also aufgesogen. Genau. Stimmt. Das kann sein. Und auch eben dann auch die Aufmerksamkeit und das Interesse und vor allem auch die das Wichtige, dass sie auch die Qualität erwartet, das Publikum. Ja. Wenn sie das schon von klein auf hören, dann wissen die jeden falschen Ton. Ja. Haben sie Angst vor dem falschen Ton? Oh, ja, natürlich. Immer, immer. Das ist meine Arbeit, ich weiß nicht. Aber ich muss sagen, auch in Europa ist man mehr, es gibt mehr Interesse für die Kunst, kann ich sagen. In den USA sind wir alle so total obsessed mit jedem Ton. Oh mein Gott, das war nicht das Perfekte. Das war bla. Und in Europa ist man ein bisschen mehr bold, daring, etwas falsch zu singen oder etwas falsch zu machen, weil wir Kunst suchen, nach Kunst suchen, kann ich sagen. Mhm. Und ich wünsche, dass ich habe das gelernt von Europa und ich hoffe, dass das kann auch zu Amerika kommen. Nach Amerika kommen, so diese Idee. Also dieses Selbstverständliche, dieses Suchen nach Perfektion auch wahrscheinlich. Ja. Also auch über Fehler, also über Fehler nach dem Perfekten. Ja, natürlich wollen wir auch Perfektion, aber es gibt, man will Kunst zu haben. Ne? Ja. Schön. Und etwas zu fühlen, spüren, ja. Ja. Gibt es noch etwas zu Don Giovanni, was ich noch nicht gefragt habe, was Sie sagen möchten? Ach, nur, dass das so eine Freude für mich zu machen und ich finde, unsere Show ist ganz, ganz schön gesungen, alle singen so, so schön. Ja, also ein gutes Ensemble, also eine ein gute... gutes Ensemble, ja. Die Musik ist das Beste, das Beste kann ich sagen. Am Ende ist diese Szene so, so mein Herz immer geht so schnell mit dieser Musik, mit Commendatore und Giovanni. Und ja, bitte kommen Sie zu hören. Natürlich. Und wo kann man Sie denn anders noch hören? Sie haben viel Deutsch gesungen auch. Izzy Zauberflöte haben Sie genannt. Sie haben, Sie haben schon in vielen Opern gesungen, auch auf Deutsch. Auf Deutsch, ja, Zauberflöte. Aber Deutsch ist kompliziert, es gibt nicht zu viel für mich jetzt, aber ja, ich denke, Zauberflöte. Ich habe Arabelle studiert, aber noch nicht gesungen von Strauss, Arabelle. Und Lieder, natürlich, Lieder, viele Lieder. Ich habe René Fleming als Arabella gesehen in Paris. Sie, kam gerne im Sommer nach Paris und Strauss-Opern in Paris im Sommer. Es war interessant. Jetzt ist sie in New York und singt wieder. Das ist natürlich für sie eine große Sache. Gehen Sie und gucken nach Ihren Idolen? Gehen Sie zu anderen Opern? Sie selber, gucken Sie Oper? Ich habe René Fleming einmal gesehen in Boston, ein Konzert. Und sie war wunderschön. Ein Traum, sehr schön. Ja, ich wollte nicht nur auf diese, ich meine, ich bin sicher, es gibt noch andere Sängerinnen, aber das... In Zürich habe ich, wer habe ich gesehen? Wir hatten, kennen Sie, oh mein Gott, Anita Hartig, sie hat Elvira gesungen. Okay. Sie singt am meisten in Europa, aber sie ist, oh mein Gott, sie ist wunderschön. Wunderschöne Elvira, Anita Hartig. Sie singt auch im Metropolitan Opera und überall. Das ist schon mal ein guter Start. Naja, und das ist für jeden, glaube ich, also Metropolitan und so. Und es ist wunderschön in diesem, das ist eine sehr kleine Familie, die Familie der Oper. Ja. Und wenn Sie jetzt jemanden nennen, dann wird er morgen da singen und Sie können Ihr ganzes Leben lang dahin und dahin und Sie wissen genau, aha, Zürich oder New York oder wir wünschen uns, dass viele von Ihnen nach Sarasota kommen, aber auch woanders. Also ich kann sehen, sein, dass ich sie auf der Bühne woanders sehe. Und das wollen wir von allen, die dieses Interview hören, weil es nicht nur um eine Oper geht, es geht um eine Karriere, die für sie noch jetzt am Anfang ist, aber vielleicht sehen wir uns in 20 Jahren wieder und sie können zurückblicken und sagen, das war eine schöne Zeit, das liebe ich sehr oder auf diesem Label bin ich. Und mein Mann dirigiert. Okay. Also ich wünsche Ihnen eine wunderbare Aufführung. Und 10 Kinder, die alle Opa lieben. Man weiß auch. Ja, das kann ja sein. Ja, sehr schön. Und Sie sind ja eine sehr musikalische Familie. Das ist schön für Sie. Ja. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank. Freude für mich. Danke. Erika Petrocelli. Und ich darf mich vom Kulturspiegel verabschieden und sagen Tschüss, Ciao, auf Wiederhören. Bye, bye. Seien Sie nett zueinander. Bleiben Sie gesund. Und was würden Sie sagen? Sagen Sie Ciao oder sagen Sie Tschüss? Was haben Sie gelernt im Deutschen? Ciao und tschüss, aber ciao. Ciao. Und ich habe gelernt, dass in der Schweiz Ciao auch Hallo ist, nicht nur auf Wiedersehen. Und die Schweizer haben mich dann begrüßt und gesagt Tschüss. Und da habe ich gesagt, nein, Tschüss in Deutsch ist auf Wiedersehen. Also, das ist nicht Ciao. Okay, also wir wünschen Ihnen auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Tschüss, Erika. Vielen Dank. Danke. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Thank you.